Zeuge Alois Eisenhändler, Major der Nationalen Volksarmee, 51 Jahre alt, 92. Verhandlungstag, 24.09.1964. Das ist verstanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Ja. Alois Eisenhändler, wie alt sind Sie? 51. Ja. Wann sind Sie denn geboren? 24.05.13. Aha. Hier steht 19. Ja, das ist ein Irrtum. Habe ich schon auf der Vorladung gesehen. Sie sind von Beruf? Vom Beruf Offizier der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik. Seit wann? Seit wann? Seit 57. Am 11. Januar 1963 haben Sie vor dem Kreisgericht in Berlin angegeben, Sie seien Metallarbeiter. Natürlich, ich bin früher vom Beruf Metallarbeiter und jetzt Offizier der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik. Mhm. Welchen Dienstrang haben Sie denn da? Major. Major. Meine Herren, kein Wort. Sie wohnen wo? In Berlin. Ja. Sind Sie verheiratet? Ledig. Sie sind ledig. Mit den Angeklagten sind Sie wohl nicht verwandt und nicht verschwägert. Gott sei Dank nicht. Nein. So. Sie sind ebenfalls verhaftet worden, und zwar wann? Ich bin im September 1938 als Jude verhaftet worden, bei einer antijüdischen Aktion. Und nach der Verhaftung kamen Sie wohin? Zuerst bin ich in einigen Polizeigefängnissen gewesen und kam im September 1939 nach Sachsenhausen. War das im Anschluss an diese sogenannte Kristallnacht, wo Sie da verhaftet worden sind? Nein, das war nicht. Die Kristallnacht war ja bekanntlich im November. Ja, also Sie sind vorher schon verhaftet gewesen. Mhm. Und wann kamen Sie nach Auschwitz? Nach Auschwitz kam ich am 25. Oktober 1942. Von wo aus? Von Sachsenhausen, ja. Mit einem Häftlingstransport. Ja, und wie viele Menschen waren das ungefähr, die da transportiert? Etwa 500. Etwa 500, im Eisenbahntransport? Wir sind in einen Eisenbahn-Güterwagentransport von Sachsenhausen am 22. Oktober und waren 3 Tage unterwegs und kamen am 25. Oktober in Auschwitz, nicht auf der Rampe, sondern auf dem Bahnhof. In Auschwitz auf dem Bahnhof in Auschwitz. Sie sagt mal auf dem Güterbahnhof. Nun, das kann ich jetzt nicht einschätzen, nicht jedenfalls so auf dem Bahnhof. Ja, ist auch nicht auf der Rampe. Das war im Oktober 1942. Jawohl. Und dann waren Sie bis wann dort? Ich war bis zum 7. Oktober 1943. Ja, das heißt also ein Jahr. So ziemlich, also fast ein Jahr. Fast ein Jahr. Und wo waren Sie untergebracht in Auschwitz? Ich kam in den Zugangsblock 6. Dann, als ich zum Kommando, Aufräumungskommando Kanada kam, kam ich in den Block 4. Das war so Ende Dezember, Anfang Januar. Waren Sie auch mal in Block A? Block A? 6A. Na, da lag ja, das war ja dasselbe Gebäude. Unten war 6 und oben 6A. Ja. Also Sie waren mal in 6 und waren mal in 6A. Untergebracht in 6. Untergebracht in 6. Einen Moment mal, doch, wir sind später nach 6 da oben raufgekommen, doch. Es war dasselbe Gebäude. Und was für einen Winkel trugen Sie? Ich habe nicht verstanden. Welchen Winkel trugen Sie? Sie wissen, den rot-gelben Winkel. Rot-gelb, das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Welche Gruppe von Häftlingen? Rot-gelb, das ist politisch-jüdisch. Die politischen Juden trugen einen rot-gelben Winkel. Hatten Sie nicht? Rot und gelb, der Davidstern. Hatten Sie nicht früher den Davidstern überhaupt getragen? Nein, immer rot-gelb. Immer rot-gelben Winkel. Es gab rot-gelb wie entsprechend den anderen Gruppen, wie es ohne den Davidstern gab. Ja, also wir haben hier gerade eine Tabelle überreicht bekommen. Da gab es rote Winkel für die politischen Gefangenen, für die Bibelforscher violett, jawohl, für die Emigranten blau, blau, für die Asozialen schwarz, für die Berufsverbrecher grün, für die Homosexuellen rosa. aber von Rot-Gelb für jüdisch-politische Häftlinge. Ja, das ist ein Stern, das ist kein Winkel. Er sagt, er hat einen Winkel. Das ist Rot-Gelb, der gelbe gelbe Fleck, Professor Mamluk. Haben Sie denn einen Stern getragen? Ja, Rot-Gelb. Na, dann zeichnen Sie uns doch mal, was Sie getragen haben. Also doch ein David-Stern. Ja, nur das hatten Sie nicht gesagt, dass Sie einen Davidstern getragen hat. Sie haben gesagt, einen Winkel. Und ich habe Sie extra gefragt, haben Sie einen Davidstern getragen? Haben Sie gesagt, nein. Haben Sie falsch verstanden. Ja, bitte. Nun weiter. Sie waren dann in Block 4 untergebracht. Zuerst Block 6 und 6a. Ja, und dann Block 4. Ja. Und waren Sie auch in Birkenau? Ja. Wo waren Sie da? In Birkenau war ich im Block 9, also zuerst mal in B1B. Ja. Nicht B1B, Block 9, Block 5, Block 16. Ja. Dann war ich untergebracht im B2D, Block 22. Ja. Und wie lange blieben Sie, sagten schon bis zum Oktober 43? Bis zum 7. Oktober. Ja. Nun, als Sie hinkamen, zunächst in Block 6, war das ein Quarantäneblock? Nein, das war kein Quarantäne, das war ein Zugangsblock. Zugangsblock. Wie lange blieben Sie ungefähr dort? Na, ich bin in dem Zugangsblock, 6 Zugang und dann 6a oben rauf. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie lange ich in 6 war. Das kann eine Woche gewesen sein. Jedenfalls bin ich dann rauf nach 6a. Ja. Und haben Sie von dort aus arbeiten müssen? Ja, ich habe gearbeitet in Stammlager, im Arbeitskommando Neuer Bauhof, Alter Bauhof, Gaskommando. Was verstehen Sie unter Gaskommando? Ja, wenn ich Ihnen das sagen soll, das ist ein Kommando, das einige Kilometer marschierten wir aus Auschwitz raus. Ja. Das lief unter der Bezeichnung Gaskommando und das waren an und für sich Schipparbeiten und ähnliche Dinge. Erdarbeiten. Ja, nun... weiter. Und Sie haben also Bauhof, Neuer Bauhof, Alter Bauhof, Gaskommando gearbeitet, solange Sie im Block 6a waren. Ja. Und wann kamen Sie nach Block 4? Nach Block 4 kam ich, das muss Ende Anfang Januar, als ich zum Aufräumungskommando, zum Kanada-Kommando kam. Kanada-Kommando kam, da wurden Sie in Block 4 untergebracht. Ja, in Auschwitz war es nämlich so, dass die Häftlinge, wo sie arbeiteten, gewöhnlich in Blocks zusammengefasst waren. Ja. Ich habe mich, allerdings habe ich es verstanden, durch die Arbeit in verschiedenen Kommandos, dass ich eben nicht in einem direkten Kommando. Das ist mir zum Beispiel passiert in dem Fall Neuer Bauhof, Alter Bauhof. Ja. Nicht Neuer Bauhof und deswegen, weil in Auschwitz gab es einmal in der Woche auf dem Kommando so ein Stück Brot, ein Stück Wurst. Und das war die Tatsache zu verzeichnen, dass auf dem neuen Bauhof gab es am Dienstag. Und auf dem alten Bauhof gab es am Mittwoch. Nicht? Und wenn man jetzt sich so drehte, dann kann man eben an beiden Kommandos hat man sich eben das besorgt. Wo sind Sie denn hingekommen von Auschwitz aus? Von Auschwitz? Ja. Zuerst nach Birkenau und dann nach Warschau. Dann nach Warschau, wohin dort in Warschau? Ins Ghetto, da war ein Lager, das wurde dort aufgebaut, es war die Absicht, das Ghetto glatt zu machen und dort ein Konzentrationslager zu errichten und die Herren hatten ja beabsichtigt, auch eine deutsche Siedlung dort aufzubauen. Das waren die Zukunftspläne. Da sind Sie mit Bauarbeiten beschäftigt worden, oder? Abrissarbeiten. Sprengarbeiten und dann in Warschau selbst mit Ausschachtungsarbeiten. Und wie lange haben Sie dort noch gearbeitet? In Warschau? In Warschau war ich bis zum 28. Juli 1944. 3 Tage vor dem Aufstand wurden wir wegtransportiert zu Fuß über Kutno nach Dachau. Sie kamen dann, wie Sie sagten, Anfang Januar 1943 nach Kanada. Und was hatten Sie dort für eine Beschäftigung? In Kanada? Da war ich in dem Aufräumungskommando in der Tagschicht. Die Tagschicht hat an und für sich die Aufgabe gehabt, das Gut, was die Menschen mitbrachten, zu sortieren, wurden aber bei der Größe der Anfälle der Transporte auch für die Nachtschicht mitverwandt, das heißt also bei der Abfertigung der Transporte auf der Rampe. Sie wurden mitverwandt bei der Abfertigung der Transporte auf der Rampe. Was soll ich darunter verstehen? Das ist folgendes zu verstehen, dass die Güterzüge fuhren ein auf die Rampe. Ja. In dem Moment hatten wir die Aufgabe mit, die zu öffnen. Die Leute kamen dann raus. Sie durften ja nicht das Gepäck mitnehmen. Man gestattete ihnen nur das sogenannte Handgepäck mitzunehmen. Und wir luden dann, während der Sortierung schon, luden wir das Gepäck aus. Die Autos, die die Menschen hinbrachten in die Gaskammer, die kamen dann zurück mit den Klamotten. Die brachten sie dann dorthin, wo Kanada war. Aber bei uns kamen sie hin und da luden wir auf das Gepäck ja. der Menschen. Und das wurde dann eben zu dem Lagerplatz von Kanada gebracht, wo es dann anschließend sortiert wurde. Ja. Sie waren also bei den Häftlingen, die ankommenden Transporte empfangen haben? Jawohl. Sie haben die Güterwagen aufgemacht, wie Sie eben sagten? Ja. Haben Sie Leute auch aufgefordert, auszusteigen? Nein. Wer Nur denn aufgemacht. Wer hat denn das gemacht? Wer das war denn die SS. Die SS. Ja, es ist uns auch schon von einigen Zeugen gesagt worden, dass das Häftlinge getan hätten. Jedenfalls, ich habe es nicht getan. Sie haben es nicht getan. Und wer hat denn nun die Leute aufgefordert, in bestimmte Reihen anzutreten, also beziehungsweise... Ja, das waren Angehörige der SS, die dort, also vor allen Dingen waren Ärzte anwesend, denn es war ja so, dass praktisch alle Ärzte dort Dienst taten. Wieso wissen Sie das? Ich habe mal Gelegenheit gehabt, in einer Blockführerstube, um die ich reingehen musste, da habe ich eine Liste gesehen und wo der Dienstplan auch für Ärzte dran war. Mhm. Ich, ja. Und die Ärzte haben umlaufmäßig Dienst getan auf der Rampe. Mhm. Und es gab keinen Arzt in Auschwitz, der nicht Dienst auf der Rampe getan hat und dort auch mit sortiert hat. Wieso wissen Sie das? Weil die Ärzte ja dafür, das war nun mal im Konzentrationslager so, dass die Ärzte ihre Pflicht, den Menschen zu helfen, das Leben zu erhalten, dort entgegengesetzt ihre Pflicht ausübten, die Menschen in den Tod zu befördern. Ja, wieso wissen Sie, dass alle Ärzte dort Dienst getan haben? Ne, ich sagte Ihnen ja, jeder Arzt war dazu verpflichtet und ich habe sie auch meistens gesehen. Kannten Sie alle Ärzte dort? Namentlich nicht. Nicht. Außerdem, ja, namentlich kannte ich sie nicht. Sagen Sie, die Ärzte haben also auch die Leute gleich von vornherein aufgefordert, sich aufzustellen. Jawohl, denn bei jeder Sortierung musste ein Arzt bei sein. Das gab es gar nicht anders. Ohne Arzt wurde das gar nicht durchgeführt. Das ist ja auch so, als ich nach Auschwitz kam, ich habe ja schon drei Jahre, zwei Monate war ich im Lager. Ja. Und konnte Vergleiche anstellen. Ich muss sagen, als ich nach Auschwitz kam, ganz was anderes. Dort, die ersten Tage kamen schon auf mich zu, da sagte man mir, geh bloß nicht in die Ambulanz. Wenn ja. du in die Ambulanz gehst, wirst du abgespritzt. Ja. Ich habe auch Kameraden gekannt, die dorthin gingen und den Weg nicht, also eben nicht zurückkamen und am Abend von der Blockstärke abgesetzt wurden. Mir ist zum Beispiel bekannt, unser Friseur aus Sachsenhausen, gewisser Jakob Wassermann, den wir nicht davon abhalten konnten, dass er in die Ambulanz ging und der am Abend nicht zurückkehrte. So könnte ich einige andere Namen nennen. Ja. Was wissen Sie von dem Gebrauch von Sanitätswagen? Erstmal kann ich Folgendes sagen, als die ersten Tage, wie ich da war, da sah ich zum Beispiel LKWs mit Menschen, die nur in Unterkleidung. Und zwar hatten sie diese blau gestreiften Unterwäsche. Ich wunderte mich, was ist denn das? Man kann doch nicht Menschen also transportieren in Unterwäsche. Immerhin war es ja auch schon Oktober. Und da fuhr ich, da wurde mir gesagt, die gehen auf Sonderkommando. Das war so dieser Ausdruck. Und man gab mir zu verstehen, also die gehen in die Gaskammer. Im Oktober 42. Oktober 42. Mhm. Das waren anscheinend, also soweit ich später erfuhr, waren das Selektierungen, die im Krankenbau durchgeführt wurden. Und die nicht, es gab ja zwei Methoden. Und wo welche? Waren denn da die Gaskammern? Die Gaskammer? Ja. Die war in Birkenau. In Birkenau, nicht? Im Oktober 42. Wo denn ungefähr? Die Gaskammer, einen Moment mal, wenn man jetzt Block 1b geradeaus ging, hinter uns habe ich jedenfalls die Krematorien gesehen. Sehen Sie mal auf die Karte da. Da sehen Sie die Rampe links und oben sehen Sie die braunen Gebäude, das sind die Gaskammern. Nein, das ist nicht der, das ist auch ein Eingang. Aber das ist nicht der Eingang, wo die. Ja. Das verwechsel ich, ich sehe schon. Das ist hier der Eingang, den wir reinmarschierten. Ja. Immer. Nicht? Ja. Hier links war es Frauenlager, hier ja. rüber. Ja. Nicht? Und hier oben war ich zuerst. Da oben. Hier, so in diesem. Hier waren die Steinblocks. Ja. Das sind die Pferdebaracken, sogenannten Pferdebaracken. Ja. Und hier oben, das sind die Krematorien. Das sind die Krematorien. Nicht? Und da wurden die Leute hingebracht? Das habe ich nicht, also natürlich, die wurden hier lang gefahren, das habe ich gesehen. Ja, das nicht? Haben Sie gesehen. Nicht, dass sie hier lang fuhren. Mhm. Und ich habe auch gesehen, zum Beispiel ist mir bekannt, also, na, da kann ich ja noch drauf kommen, jedenfalls habe ich gesehen, also aus den Krematorien hoch die Feuer. Ja. Flamme schlagen. Immer wenn Transporte waren, konnte man nachts ein Feuersäule sehen. Feuersäule, als wenn man wie man im Ruhrgebiet kommt. Ja. Und die Schlote sieht. So rauchte hier der Schlot der Krematorien. Na, dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Haben Sie auch gesehen, dass in den Rotkreuzwaren Zyklon B befördert wurde? Ja, zum Roten Kreuz waren immer wenn Transporte kamen, tauchte ein Sanker. Also Sanitätskraftwagen auf, ja. Nicht mit rote Kreuzflagge und fuhr zu den Krematorien. Ich selbst habe in dem Wagen nicht gesehen, aber habe die Büchsen gesehen, so woanders. Wo denn? Im Zusammenhang mit Kanada habe ich diese Büchsen gesehen. Wieso, wo waren die denn da? Das war da vor Kanada, da war auch die Entlausung. Denn mit demselben Zyklon B ja. wurden auch die Kleidungsstücke ja. entlaust. Also Sie haben die Büchsen gesehen, die zur Entlausung von Kleidungsstücken das waren Gas dieselben, entgeht. Die da ja. verwandt wieso haben. Wissen Sie, dass es dieselben das waren? Wurde mir von Häftlingen erzählt. Und wieso wussten Sie, dass die in den Rotkreuzwagen befördert worden sind? Weil der Rote Kreuzwagen erstmal ständig immer mit den Transporten und wir uns wunderten, was ist das? Und im Gespräch mit den Häftlingen erfuhr ich davon. Mit den Häftlingen. Dass praktisch der Sanker dazu verwandt wurde, nicht zur Hilfe, sondern eben zur Vernichtung von Menschen. Ja. Mhm. Sie haben gesagt, Sie hätten diese Dinge als Augenzeuge öfter gesehen und nicht vom Erzählen her gewusst, nämlich dass zum Beispiel die Büchsen Zyklon B in den Sanitätskraftwagen verbracht worden sind. Das wusste ich, den Sanker habe ich gesehen. Ja. Sie haben gesagt. Und dass er ständig fuhr, wenn die Transporte da waren. Ich bin nicht bei der Verladung, Herr Sie haben gesagt, dabei gewesen. Was die Verdunklung der Verbrechen betrifft, so wurden in einem Sanitätswagen versehen mit der Flagge des Roten Kreuzes die Zyklon B-Büchsen befördert. Jawohl. An den Opfern vorbei fuhren diese Sanitätsautos zur Gaskammer. Das sind Dinge, deren Augenzeuge ich des Öfteren war und die ich nicht nur vom Erzählen her weiß. Natürlich, habt ihr den das betrifft den Sanitätskraftwagen, den habe ich ständig fahren sehen. Und ich wusste vom Hörensagen, dass in diesem Sanker sich die... Also Sie haben das nicht gesehen. Nee. dass den Sanker habe ich gesehen. Ja, dass die Büchsen mit Zyklon B, dass da Sankers herumfuhren. Das war ist nur, ja an und für sich nicht interessant, sondern interessant ist, ob da Zyklon B damit befördert worden ist oder nicht. Herr Vorsitzender, es fuhren nicht Sankers, sondern es fuhr ein Sanker. Ein Sanker, und ja. Und dieser Sanker fuhr ständig zur Gaskammer und da drinnen sind nach Augenzeugen, die mir als von den Kameraden, die mir wahrheitsgemäß diese Dinge berichtet haben. Es ist ein Sanker und nicht Sankers. Ich habe jetzt an den Zeugen keine Frage mehr. Ich möchte jetzt erst in eine Pause eintreten von einer Viertelstunde. Oder würden Sie gern jetzt noch die Befragung anschließend machen? Bitte? Anschließend gleich befragen? Wir wollen erst eine Viertelstunde Pause machen. Herr Zeuge, haben Sie in der Zeit, wo Sie in Auschwitz waren, auch irgendwelche Leute von der SS persönlich kennengelernt? Natürlich. Wen denn zum Beispiel? Ich habe kennengelernt Hoffmann, Obersturmführer war wohl damals. Wen noch? Klär. Wen noch? Ich habe Bischof kennengelernt, der war wohl Rottenführer. Und wen noch? Ich habe, im Moment kann ich Ihnen mehr Namen nicht sagen. Ich habe eine ganze Reihe, Herr Vorsitzender. Bei welcher Gelegenheit haben Sie Claire kennengelernt? Claire, als ich ins Lager kam, nach Auschwitz, da erfuhr ich schon, wie ich schon vorhin sagte, mit einem Zusammenhang, nicht nach dem Krankenbau gehen. Da wurde mir der SDG, Sanitätsdienstgrad Claire, genannt. Nicht, dass das derjenige wäre, der im Krankenbau heraus bei der Ambulanzleute herauszieht und in sein Behandlungszimmer nimmt und dort abspritzt. Also Sie haben diesen Mann gezeigt bekommen und gesagt bekommen, das ist Claire, oder wie? Nein, ich habe Claire persönlich nie gesehen. Sie haben ihn nie gesehen? Nie gesehen, aber mir ist Claire bekannt, berüchtigt. So. Aufgrund der Tatsache, wie ich ihm eben gesagt habe, dass eben Häftlinge mir mitgegeben sind nach dem Krankenbau und unter anderem wurde der Name des Sanitätsdienstgrades Claire genannt. Ja. Das geschah zum Beispiel gleich nachdem ich da war. Das geschah auch um die Weihnachtszeit. Das kann Heiligabend gewesen sein, wo auch eine größere Anzahl im Krankenbau selbst Abspritzungen durchgeführt wurden. Das geschah Wieso wissen Sie das? Wieso ich das weiß? Nur, ich hatte Kontakt mit Häftlingspflegern, die im Krankenbau tätig waren. Die haben Ihnen das erzählt? Und die haben mir das erzählt. Oh. Nicht, und das ist mir auch von einem, es gab ja auch schließlich Kranke, die rauskamen aus dem Krankenbau, die haben mir das auch erzählt. Oh. Haben Sie auf der Rampe irgendwelche SS-Leute gesehen, die Ihnen bekannt waren? Ja, auf der Rampe habe ich wohl, aber ich kann sie nicht, also namentlich nicht kann ich sie nicht sagen. Hm. Nun muss ich noch einmal zurückkommen auf das, was Sie uns vorhin gesagt haben. Sie haben erzählt, als Sie kaum in Auschwitz waren, haben Sie gesehen, dass Leute in gestreiften Kleidern wegtransportiert worden sind. Ja. Ja. Und Sie sagten damals, es hätte geheißen, die kommen in ein Sonderkommando, das heißt auf Deutsch, sie werden vergast. Jawohl. Und wo sind die Leute hingekommen? Die Leute sind nach Birkenau transportiert und dort vergast worden. Ja, haben Sie das gesehen? Ich habe das persönlich zu der Zeit nicht gesehen. Nicht gesehen. Ich habe später aufgrund meiner Tätigkeit in Kanada, wo ich ja selbst gesehen habe, die Transporte, und all diese Dinge, in dem Zusammenhang habe ich auch solche Dinge auch gesehen. Ja. Und haben Sie damals, wie Sie kaum da waren, das war also im Oktober 1942, haben Sie gesehen, dass diese Lastwagen nach Birkenau gefahren sind? Das konnte ich allerdings nicht sehen, sondern ich habe gesehen, dass sie zum Tor rausfuhren. Zum Tor rausfuhren. Es ist natürlich für uns, dass man Menschen in Unterkleidern, also Unterhose und Unterhemd nur bekleidet. Hm. Sagen Sie, Sie hatten doch vorhin gesagt, die Leute wurden nach Birkenau. Natürlich, gefahren. Birkenau gab es ja nicht die Gaskammer, woanders gab es ja die nicht. Ja. Und das waren die Gaskammern, die Sie uns vorhin gezeigt haben? Da in der Richtung, jawohl. Richtung. Naja. Die Nebenkläger hatten keine Frage mehr, oder doch noch eine Frage? Ja, bitteschön. Welche Häftlingsnummer haben Sie? Welche Nummer? 69.938. 69.938. Und Sie sagten uns, Sie kamen am 25.10. Jawohl. An. Ja. Ist Ihnen aus der Zeit schon in Sachsenhausen oder vom Transport her ein Mithäftling Dr. Löbner bekannt gewesen? Nein. Nicht bekannt gewesen. Und in welchen, was für Wagen wurden Sie transportiert? In Güterwagen. Wir waren etwa 57 so in einem Güterwagen. In einem Güterwagen. Wo 5 Pferde gewöhnlich transportiert ja. wurden. Und haben Sie in Erinnerung, wie viel ankamen in Auschwitz? Wir sind nach Auschwitz circa 500, wie ich schon vorhin sagte, alle angekommen. Und haben wir alle den Transport überstanden gehabt? Alle haben den Transport gut überstanden, bloß gleich den zweiten Tag. Und kamen auch zunächst alle ins Lager? Zunächst alle ins Lager. Alle ins Lager. Wir sind ja nicht auf der Rampe. Nein, das sagten Sie vorhin. Sind Sie mit LKWs ins Lager gefahren oder sind Sie marschiert? Nein, zu Fuß. Zu Fuß. Wir sind zu Fuß marschiert vom Bahnhof aus. Und kamen zunächst alle ins Lager? Ins Lager und wurden dann nach Block in der Nähe von, bei 28, da zwischen 28 und wo jedenfalls vor dem Krankenbau, da bekamen wir die Nummer sofort. Dankeschön. Herr Dr. Kraul. Sagen Sie, Herr Zeuge, Sie haben auf die Frage, bitte sprechen Sie zum Gericht und in das Mikrofon. Sie haben auf die Frage des Herrn Vorsitzenden bezüglich der Vergasungsbunker in Birkenau und der Krematorien gesagt, Sie haben die Lohe herauslohen sehen. Jawohl. Von wo aus haben Sie das gesehen? Das konnte man überall im Lager sehen. Wann haben Sie das gesehen? Transporten. Entschuldigung. Haben Sie das gesehen, als Sie noch in Auschwitz waren oder als Sie schon in Birkenau waren? Nein, das habe ich in Birkenau erst gesehen. Wann kamen Sie nach Birkenau? Das haben Sie also erst in Birkenau gesehen? Das habe ich erst in Birkenau gesehen. Sie haben es also, schön, wann kamen Sie nach Birkenau von Auschwitz? Nach Birkenau kam ich Anfang Januar, also im Januar. Und Sie haben da sofort diese Lohe gesehen? Nein, diese Lohe habe ich gewöhnlich nach Transporten. Mhm. Denn ich bin Wenn ich Ihnen nun vorhalte, dass das erste Krematorium in Birkenau laut der nicht anzweifelbaren Baumitteilungen der SS am 22. März 1943 eröffnet wurde, und zwar als Krematorium 4, glaube ich. Ja, das kann. Es haben zuerst 4 Krematorien und dann ist wohl ein 5. noch zuge. Das war wohl im Bau in der Zeit. Nun lassen Sie mal. Also wir haben das erste Krematorium. Ich halte Ihnen also vor, das erste Krematorium, das in Birkenau in Funktion gesetzt wurde, zugleich also mit der Vergasung, mit der Massenermordung, war am 22. März 1943. Das stimmt nicht. Und, Herr Zeuge, Moment, lassen Sie mal sagen, warum stimmt das nicht? Ja, weil ich ja bereits am 25., also ich kann im Januar, ich will jetzt nicht genau, jedenfalls so am 20. rum. Da kam zum Beispiel nach Auschwitz, da war ich auf der Rampe, und da kam eine ganze Reihe von Transporten an diesem Tag, es können 10, es können 12.000 Menschen geben, das ging den ganzen Tag. Und davon gingen über 90% ins Gas. Und die Krematorien, diese Flamme, von der ich sprach vorhin, die konnte man sogar bis Mittwoch, das war an einem Sonntag, sehen. Und das war im Januar. Im Januar 1933. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Gut, Herr Zeuge, kein Mensch will Ihnen hier etwas nehmen. Ich möchte Folgendes wissen. Können Sie uns zeigen vielleicht, von welcher Richtung aus Sie diese Flamme gesehen haben? Nun überlegen Sie sich das ganz genau, ja? Und wenn Sie es nicht wissen, dann sagen Sie es lieber. Nee, das muss von hier. Der Herr Rechtsanwalt will, wenn ich recht verstanden habe, wissen, wo Sie gestanden haben. Ach, wo ich? Nein, er hat es schon recht verstanden. Hat es recht verstanden. Einen Moment mal, die Rampe, die war ja hier unten. Nee? Wir marschierten dann hier rauf und man konnte das schon hier, wenn man von der Rampe kam, entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie... konnte man das schon sehen. Hm. Ja, dann nehmen Sie wieder. Herr Zeuge, wenn ich Ihnen nun sage, dass da hinten, dass sie sicherlich in Birkenau vergast wurde, aber nicht aus den Krematorien, sondern aus Gas, bitte nehmen Sie Platz und sprechen Sie das Mikrofon, aus Gasbunkern. Liegt da etwa eine Verwechslung vor? Also ich kann mich nur an diese Flamme erinnern. Sie können sich aus dem ich möchte gleich dazu sagen, die näheren Einzelheiten des Baus selber, die sind mir nicht bekannt. Ich kann mich nur erinnern, denn die Krematorien lagen ja hinter uns, hinter dem B1, B dahinter. Und in der Richtung habe ich diese Flamme gesehen. Also Herr Zeuge, ich möchte Ihnen vorhalten, ich möchte nicht daran zweifeln, dass folgende Daten stimmen. Am 22. März 1943 wurde das Krematorium 4 als erstes großes Krematorium, unbeschadet der Bunker. Am 31. März 1943 dann das Krematorium 2, dann am 4. April das Krematorium 5, die bezeichneten das anders, weil sie dieses Krematorium noch als erstes, und am 25. Juni, das Krematorium 3, da haben wir diese 4 Krematorien, die großen Bauten, jawohl, von der Firma Töpfer und so gemacht wurden. Das halte ich für zweifellos, dass diese Daten stimmen, denn sie ergeben sich also gar nicht etwa aus Propagandisten oder sonstigen, sondern rein klar und eindeutig aus den Baumitteilungen der einzelnen Abteilungen. Und die werden, es ist nicht einzusehen, warum Sie da die Daten geändert haben sollen. Und nun bitte ich Sie genau zu überlegen und uns genaue Auskunft zu geben. Umsonst hat der Herr Vorsitzende auch nicht zunächst noch mal erneut danach gefragt. Wie war das mit der Loh? Ich halte Ihnen das also, diese 4 Daten vor. Daran ist nicht zu zweifeln. Ja, Herr Dr. Kaul, an sich hat der Zeuge die Frage schon beantwortet. Sie hatten ihm vorhin den Vorhalt gemacht, die Krematorien seien erst im März in Tätigkeit gekommen. Daraufhin hat der Zeuge gesagt, was ich gesehen habe, das habe ich gesehen und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Jetzt halt angesichts dieses Vorhalts, würden Sie nicht unter uns einräumen, dass das, schön, also ein Irrtum, Sie sagen im Januar 43. Sie sagen, haben zunächst auf meine Frage geantwortet, von Birkenau aus. Ja. Nach Birkenau sind Sie im Januar gekommen, ja, von Auschwitz. Besteht die Möglichkeit, dass Sie sich hier um 2 Monate irren? Mit der Frage. Möglichkeit. Nach Tatsachen muss gefragt werden. Ja, die Frage ist nicht zulässig. Ich widerspreche diesem Widerspruch, der mit der Wahrheitsfindung, mit der Prozessordnung nicht das Geringste zu tun hat. Ich bitte den Zeugen darüber zu hören. Die Frage hat nichts mit der Prozessordnung zu tun. Zunächst ist es nach der Prozessordnung üblich, den anderen aussprechen zu lassen. Herr Laternzer, die Frage, ob der Zeuge sich geirrt hat, ist zulässig. Das ist gar keine Frage in jedem Prozess. Es erübrigt sich darüber, ein Wort zu verlieren. Herr Vorsitzender, so lautet ja die Frage gar nicht. Die Frage lautet, besteht nicht die Möglichkeit, das und das? Besteht jede Möglichkeit? Ja. Die Frage ist unzulässig. Bitte schließen Sie aus, ich formuliere schärfer, obwohl das überflüssig ist. Schließen Sie angesichts dieses Vorhalts nicht aus, dass Sie sich unter Umständen bezüglich der jetzigen Datenangabe, dass Sie das im Januar gesehen haben, um 2 Monate geirrt haben können? Ich widerspreche dieser Frage auch. Natürlich. Herr Rechtsanwalt, ich würde Sie zulassen. Gut, dann will ich den Widerspruch nicht weiter aufrechterhalten. Dankeschön. Darf ich dazu antworten? Ja, bitteschön. Ich bin etwa 6 Monate in dem Kommando gewesen. Ja. In welchem Kommando? Kanada. Aufräumungskommando. Dem Kommando also, was die Transporte abfertigt. Ich habe in diesen 6 Monaten das oft gesehen. Mir allerdings ist das so in Erinnerung, möchte ich sagen. Ja. Mir ist das so in Erinnerung, wie es dass, ist schon, dass schon damals das ist. Ich kann das auch natürlich in dem Zusammenhang später gesehen haben. Aber mir ist das so im Moment so in dieser Frage, weil ich das so oft gesehen habe, nicht gerade da in Erinnerung. Angesichts dieser klaren Daten, die ich Ihnen hier gegeben habe, schließen Sie die Möglichkeit eines Irrtums aus oder nicht? Ich sage, es kann eine Möglichkeit bestehen. Ich möchte auf etwas anderes. Ja. Sie haben Zyklon B. Sie haben dem Herrn Vorsitzenden auch seine Frage erklärt. Sie haben die Zyklon B-Büchsen gesehen, jawohl, die zur Entlausung, zur Verwesung, ja, nennt man das ja wohl. Entwesung. Naja, natürlich, klar. Entwesung. Zur Entwesung benutzt wurden. Haben Sie die Büchsen näher gesehen? Ich habe die leeren Büchsen gesehen. Ja, können Sie uns sagen, ob darauf etwas vermerkt war von etwas, von einem Warnstoff auf den Etiketten? Soweit ich mich erinnern kann, ich möchte mich nicht da festlegen, stand Zyklon B Gift drauf. Und soweit ich mich erinnern kann. Mit, weiter kann ich nicht. Können Sie sich nicht. Sagen Sie, sagt Ihnen der Name Dombrowski? Dombrowski? Etwas. Ja, Dombrowski Hans. Und zwar lernte ich Dombrowski Hans kennen, ich sagte ja schon vorhin, im Zusammenhang mit dem Wechsel alter Bauhof, neuer Bauhof. Und bei dieser Gelegenheit lernte ich auch Hans Dombrowski kennen. Nun ist es so, dass der neue Bauhof vor allem den Verhältnissen entsprechend in Auschwitz ein Kommando, wo man so einigermaßen durchkommen konnte. War nicht so schwer arbeitsmäßig. Während der alte Bauhof ein ausgesprochenes Mordkommando war. Hey, da wurden die Häftlinge jeden Tag, kann man sagen, sind 3, 4, 5 Häftlinge reingetragen worden ins Lager. Bei der Geschichte ist eines Tages passiert, dass Dombrowski sich eine Beinquetschung durch eine Schiene oder was die ihm rauffiel. Und das muss gewesen sein, Ende Dezember kann es so gewesen sein. Welches Jahr so, also? 42. 42. Das kann so zwischen Weihnachten, so um die Zeit, die muss das, wo die Beinquetschung sich, wo die Bein, sich zuzog. Und kam in den Krankenbau. Im Januar erfuhr ich wieder durch einen Häftlingspfleger von einer Selektion innerhalb des Krankenbaus. Und zwar in Form der Abspritzung. Nicht also nach Birkenau, sondern in Form Abspritzung. Dies schilderte mir ein Häftlingspfleger. Und mir kam das ein bisschen, ich denke, musste ich doch mal erkundigen, was mit Dombrowski geworden ist. Nicht? Und mir wurde von einem anderen Häftling, der aus dem Krankenbau rauskam, gesagt, er befindet sich noch vorher noch im Krankenbau und er muss damit rechnen, bald rauszukommen. Und wie ich am selben Tag, wo ich erfuhr von dieser Aktion, also dieser Selektion, vom Blogschreiber mitgeteilt, dass abgesetzt wurde, Dombrowski von der Blockstärke. Das heißt also, dass er nicht mehr am Leben ist. Und Claire hat diese Geschichte durchgeführt. Also, woher wissen Sie das? Das weiß ich eben durch diesen Häftlingspfleger, der Gelegenheit hatte, am Behandlungsraum vorbeizukommen und dabei auch beobachtet hat, dass ausschließlich Claire diese Abspritzung durchführte. Er hatte sogar einmal die Tür irgendwie ging auf, hat er sogar das beobachtet, selbst an einem. Die standen ja draußen im Gang und wurden dann zu ihm hereingeführt. Also alles nach Schilderung des Häftlingspflegers. Können Sie uns den Namen, können Sie sich an den Namen des Häftlings? Das war ein polnischer Häftlingspfleger und den Namen kenne ich nicht. Den Vornamen auch nicht? Nein. Seine Nummer nicht? Kann ich nicht sagen. Ich habe mehrere Häftlingspfleger gekannt. Standen Sie in Beziehung zu diesem Häftlingspfleger? Würden Sie ins Mikrofon sprechen, nicht? Ja. Sonst können wir das nicht richtig hören. Na gut, wie man das so nennt, ich habe mal hier und mal mit ihm zu tun gehabt, aber näher nicht. Denn Sie lagen doch nicht auf dem gleichen Block, die Nein. Wir haben uns auf der Lara-Straße kennengelernt. Und haben Sie sich häufiger mit ihm getroffen? Häufig mit ihm gesprochen, so. Es gab keine näheren Beziehungen. Ich habe mir wiederholt mit ihm gesprochen. Ich habe keine weiteren Fragen. Vielleicht anregen, im Zusammenhang mit der Frage, ob die Krematorien in Birkenau möglicherweise schon im Januar in Betrieb waren, dass diese Aufstellung über die bereits übergebenen Bauwerke der Standortverwaltung aus Anlageband 5 beizuziehen. Es kann nämlich durchaus möglich sein, ich habe den Text jetzt im Moment nicht im Kopfe, es kann durchaus möglich sein, dass das lediglich eine verwaltungsmäßige Übergabe ist, die nicht unbedingt auf den genauen Zeitpunkt des Beginns der Vergasungen in diesen Krematorien Bezug nimmt. Ich bin Ich bin gerne bereit, es rauszusuchen. Es hat nämlich ja. Wir können es mal raussuchen. Wir können mittlerweile weiter. Ja. Oder wenn Sie es raussuchen wenn wollen. Sie nehmen es nicht. So, Herr Dr. Laternzer. Herr Major. Meine Herren, ich bitte doch, das zu unterlassen. Herr Major, sind Sie Berufsoffizier? Jawohl. Und Sie sagten ja schon seit 1957. Jawohl. Mit welchem Dienstgrad sind Sie 1957 eingetreten? Mit welchem Dienstgrad? Ja. Als Hauptmann. Ich widerspreche dieser Art der Befragung, die nichts anderes bedeutet als das, Herr Direktor, was ich Ihnen bereits leider in Abwesenheit des Herrn Laternzer genötigt war zu sagen, diese Verhandlung auf ein Niveau herunterzuzerren, das der Würde des Gerichts genauso wenig entspricht wie der Notwendigkeit der Wahrheitsfindung. Herr Dr. Kaul, zunächst sind die Fragen nicht zu beanstanden, denn sie werden vermutlich gestellt unter dem Gesichtspunkt der Glaubwürdigkeit des Zeugen. Schön. So fasse ich der das Zeuge hat, ich habe nichts dagegen. Von ja, mir aus kann er also aussagen, worüber er will. Die Art der Befragung, die Art und die Form der Befragung deutet eingehend darauf hin, dass der Zeuge aus der politischen Sicht des Herrn Laternzer diskriminiert werden soll. Dagegen werde ich mich wehren. Dagegen werde ich mich mit aller Energie wehren, einmal im Interesse der Wahrheitsfindung, das zweite Mal aber auch im Interesse des Schutzes eines Menschen, der dieser Mörderbande ausgesetzt war, über die wir hier die Wahrheit zu finden haben. Herr Dr. Kaul, zunächst möchte ich Sie bitten, den Ausdruck Mörderbande nicht mehr zu gebrauchen. Sie wissen, solange jemand nicht verurteilt ist, haben wir nicht das Recht, ihn so zu benennen. Zweitens. Wenn der Herr Dr. Laternzer fragt, mit welchem Dienstgrad der Zeuge 1957 eingetreten ist, dann kann ich nicht sehen, warum das eine Entwürdigung des Zeugen darstellen soll. Warum soll er nicht als 1957 als Hauptmann eingetreten sein und heute Major sein? Das ist doch in allen Ländern üblich und das ist doch allgemein üblich. Ich verstehe das nicht, warum das entwürdigend sein soll. Schön. Wenn Sie es nicht verstehen, dann möchte ich alle weiteren Bedenken zunächst zurückstellen. Bitte sehr. Bitte, das, was ich dargelegt habe, prophylaktisch auffassen zu wollen. Bitte sehr. Bitte weiterzufahren. Ich habe darauf überhaupt nichts zu antworten. Bitte schön. Natürlich ist keine Begründung. Herr Zeuge, wo hatten Sie sich denn den Dienstgrad als Hauptmann erworben, mit dem Sie dann eingetreten sind? Herr Vorsitzender, muss ich diese Frage beantworten? Denn die steht nicht im Zusammenhang mit dem Prozess. Der Werdegang eines Zeugen ist für die Beurteilung seines... Der Werdegang eines Zeugen. Die gehört ist für nicht die Beurteilung... Prozess. Ach, nun fängt auch der Zeuge schon ich verweigere die an, zu diskutieren. Der Werdegang eines Zeugen ist für die Beurteilung seiner Aussage von Bedeutung. Frage, es ist ganz typisch, ich wusste genau. Ich verweigere die Aussage. Entschuldigung, Herr Zeuge, nun lassen Sie mich mal reden. Weil der Zeuge gar nicht berechtigt ist, darüber auszusagen, angesichts der so hochmilitärischen Kenntnisse des Herrn Laternzer, sollte er selbst darüber im Bilde sein, dass er über diese Dinge zumindest eine besondere Aussagegenehmigung benötigte. Schon aus diesem Grunde ist der Zeuge gar nicht berechtigt, diese Fragen, die aber nichts, aber auch nicht das Geringste. Herr Dr. Kaul, diese Antwort hat uns der Zeuge bisher nicht gegeben. Er muss ja doch in allererster Linie wissen, ob er berechtigt ist, über gewisse Dinge auszusagen oder ob er eine Aussagegenehmigung haben muss. Na, also ich habe Ihnen erklärt, und der Zeuge wird, wenn er nicht juristisch und militärjuristisch so gebildet ist, wie der ihn befragende Herr Laternzer, sage ich ihm, dass er gebraucht dazu eine Aussagegenehmigung, wie das in allen Staaten der Welt üblich ist. Und diese Aussagegenehmigung hat er zweifellos nicht. Und Sie können insoweit, ist diese Befragung ungesetzlich und Sie können die Frage gar nicht zulassen. Wir haben hier uns an eine etwaige Aussagegenehmigung oder nicht überhaupt nicht zu halten. Aha. Wenn der Zeuge hier als Zeuge von der Nebenklage gestellt wird, dann muss die Berechtigung bestehen, ihn nach dem Werdegang zu befragen. Denn, wie ich bereits erklärt habe, ist der Werdegang für die Beurteilung einer Aussage von Bedeutung. Und alles andere, was hier erklärt wird, ist, Gerede. Ja, Ja, Herr Zeuge, haben Sie eine Aussagegenehmigung, dass Sie heute hier aussagen dürfen? Ich darf nur aussagen im Zusammenhang mit dem Prozess. Alle anderen Fragen darf ich nicht beantworten. Ja, also diese Aussage ist mit dem Prozess in Zusammenhang und deshalb lasse ich die Frage zu. Herr Direktor, ich widerspreche dieser Frage. Ich weise noch einmal darauf hin, dass es sich um allgemein militärische Zusammenhänge handelt, die in keinem Lande der Welt, ich gebrauche Ihre Formulierung, Gegenstand einer Befragung sein können, ohne dass eine ausdrückliche Aussagegenehmigung vorliegt. Ich bitte um diesbezüglichen Gerichtsbeschluss. Ich selbst wäre genötigt, dem Zeugen zu empfehlen, und ich bin genötigt, den Zeugen darauf aufmerksam zu machen, dass er sich strafbar macht, wenn er ohne diese Genehmigung diese Fragen, die nichts, aber auch nichts mit der Wahrheitsfindung zu tun haben, beantwortet. Und aber ich mache den Zeugen darauf aufmerksam, dann, Herr Vorsitzender, dass er, wenn er die Aussage auf eine berechtigt gestellte Frage verweigert, er sich den Zwangsstrafen unseres Gesetzes aussetzt. Nein, ich bitte um einen Gerichtsbeschluss in dieser Hinsicht hinsichtlich der militärischen und vormilitärischen Ausbildung des Zeugen. Diese Fragen haben einmal, ich fasse noch einmal zusammen, haben nichts und aber auch nicht das Gewicht. Ja, das haben Sie uns jetzt gesagt, Herr Dr. Kaul. Jetzt bitte. Offenbar muss ich es dreimal sagen, damit ich verstanden werde. Ja, also wir hören das auch beim ersten Mal schon. Herr Staatsanwalt, was wollten Sie? Der Herr Zeuge ist von dem Herrn Verteidiger darauf aufmerksam gemacht worden, dass er sich Zwangsstrafen aussetzen würde unter gewissen Umständen. Ich halte es für meine Pflicht, dem Zeugen als Staatsanwalt zu sagen, dass die Staatsanwaltschaft eine andere Auffassung vertritt. Eine rechtlich falsche Auffassung, wie schon häufig. Nun, wollen wir die Frage zurückstellen. Herr Vorsitzender, entschuldigen Sie bitte vielmals, aber ich muss mich gegen diese Art der Rede wehren. Was kann denn überhaupt den Herrn Rechtsanwalt Dr. Laternzer veranlassen zu sagen, dass die Staatsanwaltschaft häufig falsche Rechtsauffassungen vertritt? Wir sind doch hier vor einem Schwurgericht. Und ich meine, es sollte ein Verteidiger sollte so viel von der Situation verstehen, dass die Frage, was hier Recht ist und was hier Unrecht ist, Sache dieses Hohen Gerichts ist und nicht die Meinung eines Verteidigers. Ja. Deshalb sind wir hier zusammengekommen. Sie sagen, also, die Staatsanwaltschaft sagt ihre Meinung, die Verteidigung selbstverständlich auch. Ja. Ich kann selbstverständlich sagen, dass die Staatsanwaltschaft häufig rechtlich falsche Meinungen vertritt. Herr Rechtsanwalt Dr. Laternzer, wir sind eben nicht beim Plädieren, sondern beim Fragestellen. Ja. Gegen diese Frage über den politischen Werdegang ist Widerspruch erhoben worden. Es ist Werdegang. Es ist deshalb ein Gerichtsbeschluss verlangt worden. Wir wollen die Frage einstweilen zurückstellen. Haben Sie noch in einem anderen Komplex zu fragen? Ja. Bitte schön. Bei welcher Waffengattung sind Sie auch tätig? Auch da verweigere ich die Aussage. Ich bitte in dem Zuhörerraum nicht zu lachen. Herr Dr. Kaul, ich habe Sie nicht um Ihren Kommentar gebeten. Bitte das zu entschuldigen. Ja. Ich widerspreche der Frage. Sie widersprechen der Frage kurz. Ich sage folgende, eine kurze Begründung, Herr Direktor, werden Sie mir schon kurz zitieren. Wenn bislang noch nicht offenbar geworden ist, welche Ratio, welche Gründe den Herrn Laternzer bewegen, diese Fragen zu stellen, nun dürfte es offenbar sein. Ich widerspreche der Frage aus den gleichen Gründen und ich bitte doch endgültig einen Gerichtsbeschluss zu fassen, der diese Fragen dieses Komplexes unterbindet. So, und nun bitte ich Sie. Entschuldigung, darf ich noch einen Satz sagen? Sie, Herr Direktor, haben den Herrn Verteidiger ausdrücklich darauf hingewiesen, den Komplex zurückzustellen, ob er noch andere Fragen aus anderen Komplexen hat. Ja. Er sagt ja und kehrt automatisch dazu zurück. Und ich bitte nunmehr endgültig, das nicht zurückzustellen, sondern durch eine klare Entscheidung hier klares Recht zu schaffen. Ja, dann bitte nehmen Sie Platz. Herr Dr. Laternzer, wie war diese Frage eben? In welcher oder bei welcher Waffengattung er als Major tätig ist? Also, das wird nachher entschieden, genau mit der anderen Frage auch. Dann die nächste Frage, welche Funktion er bei dieser Waffengattung hat. Das betrifft alle denselben Komplex. Jawohl. Ja. Wann sind Sie das erste Mal in dieser Angelegenheit vernommen worden? Wann das erste Mal? Ich bin schon 57, 58 vernommen worden, dann bin ich um 60 vernommen worden, dann bin ich 63. Bitte sehr. Hey. Gerichtlich bin ich wohl 63. Ja. Das erste Mal. Das ist richtig. Wissen Sie ungefähr, wann das war? Das war wohl im Januar, muss das gewesen sein, 63, und dann war es mal im April. Ja, nun sagten Sie ja vorhin, der Vorhalt ist Ihnen in anderer Form schon mal gemacht worden, dass Sie seit 1957 Berufsoffizier seien. Warum haben Sie damals am 11. Januar 1963 vor dem Kreisgericht in Berlin C2 als Ihren Beruf Metallarbeiter angegeben? Frage gestellt und beantwortet, ich widerspreche dieser Frage. Der Zeuge hat gesagt, Herr Rechtsanwalt, auf diese Frage hin, er sei Metallarbeiter gewesen und nachher Berufsoffizier geworden. Ja nun, Sie waren aber doch im Zeitpunkt der Vernehmung bereits Offizier. Was waren Sie 1963 dem Dienstgrad nach? Wir geben bei uns immer den Beruf, wo ich vorher war, als Arbeiter. Also unsere Offiziere kommen aus Arbeiterkreisen, Herr Verteidiger. Ja. Also Sie wollen also als Erklärung angeben, obwohl Sie damals schon Berufsoffizier waren, haben Sie lediglich den erlernten Beruf angegeben. Die Frage ist bereits beantwortet, ich widerspreche der Frage. Ja, so hat er die Frage beantwortet, Herr Rechner. Nun weiter. Dann haben Sie eine eidesstattliche Erklärung abgegeben. Wann haben Sie die abgegeben? Erinnern Sie sich noch? Einen Moment mal. Das muss gewesen sein im Dezember, was haben wir jetzt, 63? Ja. Nicht, so muss das wohl gewesen sein. Und wo haben Sie die abgegeben? Die habe ich beim Professor Kaul. Bei Herrn Professor Dr. Kaul. Ja. Wer hat den Text diktiert, Sie oder der Professor Kaul? Natürlich ich. Natürlich Sie. Und das wollen Sie auch hier als zum Gegenstand Ihrer Aussage machen? Dass Sie das diktiert haben. Ja, verzeihen Sie, ich habe doch das als eidesstattliche Erklärung abgegeben. Da kann mir doch keiner diktieren. Nein, nicht. Wenn ich eine eidesstattliche Erklärung abgebe, Herr Verteidiger, dann bin ich derjenige, der sie abgibt und kein anderer. Den Inhalt. Aber ja, Inhalt? Ich habe die eidesstattliche Erklärung abgegeben. Und warum? Welche juristische Formulierung Sie reinlegen, interessiert mich, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich habe die eidesstattliche Erklärung abgegeben. Und warum haben Herr Verteidiger? Sie... Und warum haben Sie in dieser Erklärung keinen Beruf angegeben? Wissen Sie, dass ich jetzt dieses Ding, das kann ich Ihnen wirklich nicht. Ja, jetzt haben Sie mit Herrn Dr. Kaul darüber gesprochen, dass man Ihren Beruf weglassen solle bei dieser eidesstattlichen Erklärung? Gar keine Veranlassung dazu. Ich bin darauf stolz, Offizier der Deutschen Demokratischen Republik zu sein, Herr Verteidiger. Ich habe keine Ursache, meinen Beruf zu verleugnen. Ja. Das merken sich, Herr Verteidiger. Na Moment, ja, aber bis jetzt haben Sie es getan. Die Behandlung ist wirklich Skandal, das muss ich sagen. Ich bin Bürger der Deutschen Republik und ich muss mir jetzt auch was gefallen lassen. Jeder ist ruhig. Der Herr Dr. Laternzer hat Sie gefragt, warum Sie damals Ihre Berufsbezeichnung nicht angegeben hätten, ob man darüber gesprochen hätte und ob Ihnen jemand den Rat gegeben hätte, das nicht zu tun. Das hat weder mit Ihrem Beruf etwas zu tun, noch hat es mit Ihrer Ehre was zu tun, sondern es ist eine ganz sachliche Frage. Und diese Frage ist berechtigt. Herr Direktor, bitte schön. Bitte in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass Herr Laternza anschließend gesagt hat, er hätte bis jetzt seinen Beruf verschwiegen. Bis jetzt. Er hat gar nicht dran gedacht, ihn zu verschweigen. Ja, also ich habe ihn bisher noch nicht in den Akten gelesen, Herr Rechtsanwalt Dr. Kaul. Bitte schön, nächste Frage. Ja, das war die letzte Frage. Ja. Ich wollte die Antwort darauf haben, warum er damals anlässlich dieser eidesstattlichen Erklärung in dieser eidesstattlichen Erklärung eine Berufsbezeichnung nicht angegeben hat. Warum haben Sie das nicht angegeben? Nein, die ist nicht beantwortet. Jawohl, weil er hat erklärt, grundsätzlich gibt man bei uns den erlernten Beruf an, ich bin Arbeiter, deswegen... Das betrifft ja etwas ganz anderes, Herr Dr. Kaul. Das betrifft ja die Angabe bei seiner richterlichen Vernehmung. Da hat er Metallarbeiter angegeben. Nun sagt der Herr Dr. Laternza, aber als Sie die eidesstattliche Versicherung abgegeben haben, da haben Sie gar keinen Beruf angegeben. Warum haben Sie in der eidesstattlichen Versicherung keinen Beruf angegeben? Ich weiß gar nicht, was diese Frau für Schwierigkeiten macht. Warum? Das kann doch der Zeuge sagen, warum er das nicht getan hat. Ja, bitte, warum? Wahrscheinlich bin ich darauf nicht gefragt worden. Wahrscheinlich sind Sie nicht. Und ich frage Sie jetzt ausdrücklich, haben Sie über diese Frage, nämlich die Berufsbezeichnung wegzulassen, mit Herrn Dr. Kaul bei der Aufnahme dieser eidesstattlichen Erklärung gesprochen? Ich widerspreche dieser Frage, denn na, durch die letzte Antwort ist diese Frage auch beantwortet. Wenn der Zeuge sagt... Ich möchte auf etwas hinweisen. Alle eidesstattlichen Versicherungen, die von mir beglaubigt und eingereicht worden sind, enthalten keinen Beruf. Keine einzige enthält einen Beruf. Von allen Zeugen oder von allen, die ich hier, von den zahllosen Eidesstattlichen, zahlreichen. Entschuldigung. Ja, Herr Dr. Kaul, das mag ja doch sein. Und deshalb hat der Herr Dr. Laternzer gefragt, ob der Zeuge darauf hingewiesen worden ist, dass er keinen Beruf anzugeben braucht. Bitte sehr. Sind Sie darauf hingewiesen worden, dass Sie keinen Beruf angeben sollten? Ich sagte ja eben, dass ich wahrscheinlich nicht gefragt wurde. Wahrscheinlich nicht gefragt wurde. Kann sich nicht mehr darauf erinnern. Bitte schön, keine Frage mehr. Von Seiten der Verteidigung sonst noch Fragen zu stellen? Haben die Angeklagten Fragen zu stellen? Claire, bitte schön. Ich möchte nur erklären, dass mich die Anschuldigung nicht betreffen wird von dem Zeugen. Moment noch, das habe ich nicht verstanden. Dass mich die Anschuldigung von den Zeugen nicht betreffe. Dass Sie sie nicht betreffen? Nein. Ja. Wenn keine Fragen mehr zu stellen sind, dann nehmen Sie einstweilen mal Platz. Wollten Sie noch? Herr Vorsitzender, ich darf diesen Dokumentenband wieder zurückreichen. Ja. In diesem Dokument über die Aufstellung der bereits übergebenen Bauwerke an die Standortverwaltung ist über die Inbetriebnahme der Krematorien nichts gesagt. Lediglich der Zeitpunkt der Übergabe von der Bauleitung an die Standortverwaltung, ja, was möglicherweise mit dem Inbetriebnahmen... Und die trägt welches Datum? Das sind verschiedene Daten, 22.03., 20.03., die Daten, die Herr Professor Kaul vorgetragen hat. Gut. Aber ob vielleicht die Möglichkeit, dass vorher geprüft worden ist, bevor übergeben wurde. Diese Daten, die ich genannt habe, beziehen sich auf die Übergabe. Die habe ich hier aus der Beweisaufnahme. Ja. Nehmen Sie bitte einstweilen Platz. Werden bezüglich der Beeidigung des Zeugen... Ja, wir werden über die Fragen entscheiden, wir werden auch gleichzeitig über die Beeidigung entscheiden. Werden Anträge bezüglich der Beeidigung gestellt? Keine Anträge. Wir wollen zunächst den nächsten Zeugen noch hören, ja, den nächsten Zeugen, das ist Spieker. Die Fragen von Rechtsanwalt Dr. Laternse an den Zeugen Eisenhändler, wie er den Hauptmannsrang erlangt habe, bei welcher Waffengattung er Dienst tue und welche Funktion er bei dieser Waffengattung ausübe, werden als unzulässig zurückgewiesen, da der Zeuge erklärt hat, für diesen Komplex sei ihm die Aussagegenehmigung verweigert worden. Die Zeugin Rosenberg bleibt gemäß § 61 Ziffer 2 Strafprozessordnung als Angehörige von Verletzten unvereidigt. Die Zeugen Eisenhändler und Spieker sollen auf ihre Aussagen vereidigt werden. Dann ein weiterer Beschluss. Die Nachtragsanklage gegen den Angeklagten Mulka, Anlage zum Protokoll vom 23.07.1964, wird gemäß § 266 StPO in das Verfahren einbezogen, da der Angeklagte Mulka der ihm durch diese Nachtragsanklage zur Last gelegten Taten hinreichend verdächtig ist. Zweitens, die Ladung und Vernehmung der Zeugen Max Kasner, Friedrich Molotokas und Anna Chilev-Palarczyk, Beweisantrag des Rechtsanwalts Göllner vom 31.08.1964, sowie der Zeugen Benesiewicz, Vloch, Vital Nitsiumski und Jan Spalerski, Beweisantrag der Staatsanwaltschaft vom 3.09.1964, wird angeordnet. Drittens, die Ladung und Vernehmung folgender weiterer Zeuge wird angeordnet. Monsignore Michael Krutschek, Beweisantrag von Rechtsanwalt Dr. Zarnak vom 17.09.64. Zweitens, die Zeugen gemäß Beweisantrag von Rechtsanwalt Dr. Kaul vom 10.09.64 und zwar Mikolai Wasiljew, Andrei Pokoschew, Piotr Mischin und Pavel Stjenkin. Drittens, von Kasimir Gorg, Beweisantrag des Rechtsanwalts Gerhard vom 14.08.64. Viertens, die Zeugen aus den Beweisanträgen des Rechtsanwalts Dr. Herbert Ernst Müller vom 21.08.64 und zwar Adolf Trowitz, Günter Buch, Dr. Walter Hennings, Frau Erna Mulka, Rolf Mulka, Dr. Kurt May, Frau Elise, Heinrich Utschner, Erich Rönisch und Billy Bu. Die nächste Ziffer, es sollen die Ziffer 22 und 23 der Beschuldigtenliste auf Blatt 3744 der Akten verlesen werden. Fünftens, die von dem Zeugen Walter in der Hauptverhandlung vom 14.08.64 in zwei Gruppen, Gruppe A und Gruppe B, sortierten Bilder sollen durch einen Sachverständigen für fotografische Optik begutachtet werden. Das Gutachten mit dessen baldigen mündlichen Erstattung der Leiter der wissenschaftlichen Abteilung der Leitzwerke in Wetzlar beauftragt wird, soll sich darauf beziehen, ob sämtliche Bilder mit dem gleichen Fotoapparat einer Leica aufgenommen worden sind. Der nächste Beschluss, die kommissarische Vernehmung des Zeugen Dr. Hermann Pog in Henningstedt-Holstein, Bahnhofstraße, durch das Amtsgericht in Heide wird gemäß § 223 StPO angeordnet, da dem Erscheinen des Zeugen in der Hauptverhandlung nach amtsärztlichem Attest für ungewisse Zeit Krankheit entgehen steht. Der Zeuge soll, soweit zulässig, auf seine Aussage vereidigt werden. Ein weiterer Beschluss, Ziffer 1. Der Antrag der Rechtsanwälte Dr. Laternson Steinhager vom 31.08.1964 auf Vernehmung des Lehrers Zwolinski wird zurückgewiesen, da die in dessen Wissen gestellten Tatsachen zugunsten des Angeklagten Dilewski so behandelt werden sollen, als ob sie wahr wären. Zweitens, der Antrag von Rechtsanwalt Dr. Kaul vom 10.09.1964 auf Anhörung von Professor Alexejew als Sachverständigen wird zurückgewiesen, da die Tatsache, dass sowjetische Staatsangehörige, die in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten waren, in Konzentrationslager verbracht wurden, bereits erwiesen ist. Rechtsanwalt Dr. Kaul wird aufgefordert, zu dem weiteren Inhalt seines Beweisantrages vom 10.09.1964 bis 5.10.1964 die von ihm ins Auge gefassten Dokumente und sonstigen Unterlagen zu benennen und vorzulegen, damit das Gericht prüfen kann, ob sie als Beweismittel in Frage kommen. Drittens, die Verteidigung des Angeklagten Mulka wird aufgefordert, bis zum 5.10.1964 zu Ziffer 2 und 5 des Beweisantrags des Rechtsanwalts Dr. Herbert Ernst Müller vom 21.08.1964 bestimmte Urkunden in genau bezeichneten Akten mit Aktenzeichen anzugeben. Der Antrag auf Beiziehung der polnischen Akten gegen Höss, Liebehenschel und Grabner und Verlesung der Vernehmungsprotokolle der genannten genügt nicht. Viertens, die Anträge von Rechtsanwalt Gerhard vom 14.08.1964, Ziffer 1 und 4 dieser Anträge, auf Erstellung von fachärztlichen Gutachten zum Beweise dafür, dass a. der Häftling Michael Lischka nicht an einer Nierenverletzung verursacht durch einen Schlag mit einem Stock verstorben sei, vielmehr eine andere Todesursache in Betracht komme und b. ein neu angekommener Häftling nicht erschossen worden sei, er vielmehr durch einen Schreckschuss oder infolge des plötzlichen Wiedersehens eines Verwandten im Konzentrationslager Auschwitz einen körperlichen Zusammenbruch erlitten habe, werden zurückgewiesen, da die beantragten Beweismittel völlig ungeeignet sind. Denn es ist nicht möglich, einem ärztlichen Sachverständigen diejenigen tatsächlichen Unterlagen zu verschaffen, deren er für ein solches Gutachten bedarf. Ein ärztlicher Befund über den Zustand der Leichen steht nicht zur Verfügung. Fünftens, der Antrag des Rechtsanwalts Dr. Herbert Ernst Müller vom 21.08.1964 auf Beiziehung der Nummer 1152 der Heeresmitteilungen, Ziffer 3 des Beweisantrages, wird zurückgewiesen, da zugunsten des Angeklagten Mulka unterstellt werden soll, dass der Text der dort abgedruckten Anordnung des OKW vom 3.12.1941 lautet, jede Fahrt über 200 Kilometer Gesamtstrecke, Hin- und Rückfahrt, im Heimatkriegsgebiet und im besetzten Gebiet, nicht Operationsgebiet, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung eines Befehlshabers mit der Stellung mindestens eines kommandierenden Generals bzw. Admirals. Das weise ich ganz energisch, ja, das und das weise ich ganz energisch zurück. Ja, Herr Rechtsanwalt Dr. Kaul, da brauchen Sie gar nicht so zu schreien. Sie können das ruhig zurückweisen. Ich erkläre, dass es, diese Bemerkung ist unbeheuerlich von Ihnen. Das mag schon sein. Es ist aber wahr. Unbeheuerlich, wenn es hier um die Wahrheitsfindung für Morde geht. Und ich finde das Benehmen des Dr. Kaul ungeheuerlich. Darf ich mal, Herr Vorsitzender, etwas Sie dazu sagen? Herr Vorsitzender, darf ja, ich was halt wollen Sie sagen dazu? Ich bin der Meinung, ich habe meine sämtlichen Angehörigen im Konzentrationslager verloren. Ich bin also fast sieben Jahre in nationalsozialistischer Haft gewesen. Unter diesen Bedingungen an mich die Frage zu richten, in Bezug auf die Mauer, halte ich auch nicht für richtig. Warum nicht? Warum nicht? Weil ich der Meinung bin, die Ursache der Mauer, das ist das nationalsozialistische Regime, das ist die Niederlage Deutschlands und das ist die entscheidende Frage. Na. Meine Angehörigen sind ermordet, damit das nicht wieder passiert in Deutschland. Haben Sie eine Mauer gezogen? Deswegen. Jawohl. Ja, schön. Mit diesen Herren nicht mehr wieder. Ja, was ich als unwürdig bezeichne, dann verlasse ich den Gerichtssaal. Also, damit ist die Sache erledigt. Sie haben die Frage noch nicht beantwortet. Herr sind Richter, Sie bei einem Grenzschutzkommando tätig? Herr Dr. Laternse, das liegt in dem Rahmen dessen, was wir bereits entschieden haben. Er hat gesagt, darüber habe ich keine Aussagegenehmigung bekommen. Sehe Ihren Vorhalt ein. Ja. Ich halte ihn nur rechtlich nicht für zutreffend. Denn auf eine Aussagegenehmigung der sowjetzonal besetzten Zone brauchen wir nach meiner Meinung keine Rücksicht zu nehmen. Das Gericht hat aber entschieden. Ja, gut. Nun, es gibt ja auch Fälle, wo das Gericht dann die Entscheidungen selbst revidiert. Deswegen möchte ich die Frage stellen, ob der Zeuge bei einem Grenzschutzkommando tätig ist. Das war meine Frage. Diese Frage ist bereits gestellt gewesen. Sie haben gefragt, in welcher Waffengattung er tätig sei und welche spezielle Funktion er ausübe. Das liegt auf derselben Linie. Also diese Frage möchte ich nicht zulassen. Gut. Ich verzichte dann auf eine Entscheidung des Gerichts, nachdem Sie persönlich als Vorsitzender sie nicht zugelassen haben. Gut, ich habe dann keine weiteren Fragen. Bitte schön. Herr Zeuge, wie lange waren Sie? Sie waren also in Auschwitz bis zum Schluss? Nein. Entschuldigung, Sie waren von Auschwitz weggekommen nach einem Jahr. Darf ich dazu antworten? Ja, bitte schön, ja. Ich bin am 7. Oktober 1943 richtig, ja. mit einem Transport nach Warschau gekommen. Ja, das sagten Sie uns. Nicht? Und in Warschau befand ich mich bis zum 28. Juli 1944 und drei Tage vor dem polnischen Aufstand, oder vier Tage vor dem polnischen Aufstand, sagte ich ja vorhin schon, ging es über Kutno. Und dann nach Dachau. Nach Dachau. Von Dachau bin ich gekommen, war ich nur acht Tage da. Und von dort bin ich in das Nebenlager Mühldorf am Inn. Also Mühldorf war die Zentrale und Amfink war das Waldlager Amfink. Und dort bin ich bis zum Einmarsch der amerikanischen Truppen gewesen. Und was machen Sie dann? Wie? Wann konnten Sie wieder nach Hause zurück? Ich befand mich hier in der englischen Besatzungszone. Eine englische? Ich kam von der amerikanischen in die englische Besatzungszone. Ja, und wo waren Sie da? Wie? Wo waren Sie da? Wo? Ja. In Hamburg. In Hamburg. Und wann, wie von lange? Von Hamburg bin ich dann nach Berlin. Wie? Wie lange blieben Sie in Hamburg? Wie lange ich in Hamburg blieb? Bis 48. Bis 48. Und dann sind Sie nach Berlin zurück? Da bin ich nach Berlin. Wo Sie früher ja auch waren? Wo ich früher bin. Ich bin gebürtiger Berliner. Berliner, ja. Und haben Sie nach dem Krieg wieder in Ihrem Beruf gearbeitet? Ich habe als Wirtschaftsfunktionär. Als Wirtschaftsfunktionär. In Berlin? Ja, in Metallbetrieben. Und in Hamburg? Was haben Sie da gemacht? Wie? Was haben Sie in Hamburg gemacht? Auch da habe ich verschiedene Tätigkeiten ausgeübt. Zuletzt war ich bei der Hansestadt. Und da sind Sie also 48 erst wieder nach Hause? Nach Hause, jawohl. Und seitdem sind Sie in Berlin ansässig? Ja. Dankeschön. Darf ich aber jetzt, Herr Vorsitzender, noch was sagen? Bitte schön, was wollen Sie noch sagen? Vorhin bin ich nicht eingegangen, ich bin durch diese ganze Hin und Her auch von etwas abgekommen. Und zwar betrifft das den Angeklagten Hoffmann. Hoffmann. Echt? Und was wollten Sie da noch sagen? Ja, und Hoffmann ist mir bekannt, dass er, das war in 2B2D, Ja, B2D. B2D, Vidora. Ja, Vidora. Ja. Und da fand im Juli, ich kann das nicht genau mehr sagen, jedenfalls im Sommer 1943, eine große Selektion statt, die nicht nur in diesem Lagerabschnitt war, sondern vorher einige Tage im Frauenlager und den anderen hier in Auschwitz durchgeführt wurde. Das war in einem Sonnabend, das Lager musste im Lager bleiben, alle Häftlinge im Lager, und es ging von Block zu Block. In erster Linie wurden berücksichtigt für diese Selektion Jugendliche, 14-, 15-Jährige, beziehungsweise über 50 Jahre. Es kam eine Gruppe von Offizieren, Ärzten beziehungsweise Blockführern ins Lager, die von Block zu Block ging. Jeder Einzelne musste sich ausziehen, weil auch der Körperzustand berücksichtigt wurde. Die Führung dieser Kommission, also der Kommissionsleiter oder wie man das so nennen will, hatte, ich glaube, Hoffmann war wohl Lagerführer im Zigeunerlager damals. Hoffmann. Nicht? Der hat aktiv, war verantwortlich für diese Selektion. Ja, da wurden also Menschen ausgewählt, die ebenfalls vernichtet werden sollten. Ja, und das ging weiter. Diese Ausgesuchten, die wurden dann in zwei Blocks, und zwar im Block 22, beziehungsweise im gegenüberliegenden Block, da kann ich die Nummer nicht sagen. Im Lager D. Im Lager D. Ja. Ich selbst war in diesem Block, vorübergehend als Stubendienst mit drinne. Unser Block wurde geräumt, also im Block 22. Und ein Teil dieser Häftlinge, ich schätze, es kennen etwa 700, ich kann mich in der Zahl nach oben bzw. nach unten nicht genau Angaben machen, mit denen waren wir dann die ganze Nacht zusammen. Wir traten noch an den Lagerältesten ran und baten um Decken. Der Lagerälteste verweigerte uns die Decken und sagte, die brauchen keine Decken mehr. Diese Nacht, die war eine sehr grauenvolle Nacht. Die Menschen, teilweise glaubten sie nicht daran, dass sie ins Gast gehen. Einige, eine Reihe von diesen Menschen, waren aufgrund der ganzen Umstände in einem Zustand, wo der Widerstand praktisch völlig gebrochen war, die das praktisch schon als eine Erlösung ansahen. Ja. Die Jungen, die 14- bis 15-Jährigen, beim Rausmarschieren nächsten Morgen, die wurden dann, kamen die Hundestaffel links und rechts, die, was man noch sagen kann, Kinder, blieben immer mehr zurück, weil sie glaubten, vielleicht, wenn Schluss geht, wird man vielleicht sagen, nicht mehr, aber das war nicht der Fall, dass diese ganze Kolonne zu Fuß ins Krematorium ging. Diese Aktion hat damals wohl Obersturmführer Hoffmann verantwortlich geleitet. Hat er auch die Entscheidung getroffen, wer wohin gehen soll? Das hat er sowohl wie auch die Ärzte. Das war unterschiedlich. Aber er war der Leiter, soweit ich das übersehen konnte. Ja, das haben Sie schon mal gesagt. Wer hat die Auswahl getroffen, die Ärzte oder er? Auch er. Auch er. Das ist so gewesen, dass praktisch bei diesen Kommissionen alle mitgewirkt haben. Mal hat der eine den getroffen, gesagt, der ist, da hat er vielleicht so einen Jungen gesehen, wo er angenommen, oder einen über 50, dann hat der rausgezogen. Nicht? Also es war nicht nur die Ärzte, die das gemacht haben. Nicht nur. Nicht nur die Ärzte. Aber die Ärzte hatten, wie man so sagt, diese ärztliche Verantwortung, also sie sollten ja entscheiden den Gesundheitszustand. Ob und so weiter. Naja, das war ja auch eine Tätigkeit, die nicht den ärztlichen Beruf voraussetzte, das konnte ja jeder Laie aussehen. Nein, das, hier ging es darum, das setzte den, die, das war so in der Art der SS, sie hat eben das gemacht. Die waren dafür verantwortlich. Das wäre nicht das erste Mal gewesen. Ich sagte ja vorhin schon in meiner Aussage, dass das auf Beamte ähnlich war. Und wieso wissen Sie, dass Hoffmann nun die Verantwortung dafür trug? Also ich kannte damals den Lagerschreiber, nicht, und die Blockschreiber, und im Gespräch, nicht, erstmal sah ich ja, dass er praktisch die verantwortlich die Dinge, ich kann jetzt nicht sagen, mir ist doch so, als wenn er dienstgradmäßig der Höchste gewesen ist. Mhm. Die anderen waren alle, soweit sie Ärzte waren, konnte ich das gar nicht mal so sehen, aber sie waren alles Dienstgrad der Niedere. Ja. Nicht? Also das war schon eine Sache. Mhm. Im Gewöhnlichen waren das dann Oberscharführer, Hauptscharführer, beziehungsweise Unterscharführer, es kann auch ein Rottenführer waren dazwischen, nicht, die sich alle an dieser Aktion beteiligt. Das war eine Aktion, die in ganz Auschwitz, denn tagelang konnten wir aus den, hörte man, wie die Frauen, die man vom Frauenlager, die wurden mit Autos und zwar nackt. Die Frauen wurden, das wurde uns erzählt, das haben wir nicht selbst gesehen, dass die Frauen nackt in dem Block dort ein oder zwei Tage, ich kann das auch nicht genau sagen, untergebracht waren. Bis sie dann vergast wurden. Bis sie dann also auf die Autos transportiert wurden und da an der Straße vorbei ins Krematorium. Und wann war das ungefähr? Ich sagte, das muss im Juni oder Juli. Juni oder also Juli? Also im Sommer 43 auf jeden Fall. 43 gewesen sein. Sind dazu noch Fragen zu stellen? Nein. Herr Rissmalsteiger. Herr Zeuge, wo befanden Sie sich während dieser Selektion? In der Blockreihe, genau wie jeder andere Häftling. Ja, waren Sie unter den Häftlingen, die zur Selektion angetreten waren? Alle mussten antreten. Und von wem wurden Sie nach rechts oder nach links oder irgendwo hingeschickt? Das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Wir mussten die Reihen, das war ja so, die Reihe musste vortreten, dann kam die nächste Reihe ran. Dann wurde gesagt, wenn die Reihe am Ende war und wenn man die Einzelnen rausgezogen hatte, Reihe Marsch, wegtreten. Ja. Nicht, das ging nicht jetzt den Einzelnen, sondern höchstens die Einzelnen, die rausgezogen wurden. Sondern die anderen blieben ja in der Reihe stehen. Und die wurden dann vom Blockschreiber, mussten die aufgeschrieben werden und die Karten gingen dann zur Schreibstube nach vorne. Herr Zeuge, Sie sagten, für diese Selektion hätte der Angeklagte Hofmann die Verantwortung getragen. Hofmann. Ja, Hofmann. Hm? Sie sagten auf Fragen des Gerichts, es seien auch Ärzte dort gewesen, ja, deren Dienstgrad Sie aber nicht hätten sehen können. Nein. Sie sagten gleichzeitig, wenn ich Sie richtig verstanden habe, der Angeklagte Hoffmann hätte den höchsten Dienstrang dort gehabt. Ja. Soviel er sich erinnert, ja. Soweit ich das sehen konnte, abgesehen von den Ärzten. Sie können damit aber nicht ausschließen, dass die Ärzte höhere Dienstgrade hatten. Das ist möglich. Beispielsweise, dass ein Hauptsturmführer, also ein SS-Arzt im Rang eines Hauptsturmführers, die Aktion leitete. Das können Nein, Sie. Nein, für diese Aktion, die Ärzte wurden ja praktisch herangezogen, zu ärztlich, also vom medizinischen Standpunkt. Herr Zeuge, Sie sagten, der Angeklagte Hofmann habe Ihrer Meinung nach die Verantwortung getragen. Ja. Aus welchen Umständen entnehmen Sie das? Erstmal, was für Anhaltspunkte haben Sie dafür? Ich sagte Ihnen ja vorhin, dass eine Kommission, diese Kommission, er war Lagerführer. Ich sagte, soweit ich mich erinnern kann, im Zigeunerlager. Nicht? Und in der Hierarchie der SS, nicht? Da war die Funktion des Lagerführers für solche Dinge der Verantwortliche. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, fand die Selektion im Lager B2D. Ja, das war eine Kommission und die waren ja auch nicht alle aus dem Lager D, aus dem Lagerabschnitt BD. Sondern die kam, das war eine Kommission, die zusammengestellt wurde von der, wahrscheinlich im Haupt-, im Stammlager, nicht? Und die auf verschiedenen Abschnitten entsprechend ihre Aufgaben erfüllen sollten. Ich habe eine weitere Frage. Mein Mandant lässt sich dahin ein, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dass in der Zeit vom November 19... Ja, doch, das ist richtig, ja. Keine Frage mehr. Hofmann, wollten Sie noch etwas sagen dazu? Ja. Herr Vorsitzender, im B-Lager, im Birkenau B2D, sowie im Frauenlager, habe ich nie Dienst gemacht. Und so eine Kommission, wie sie der Zeuge hier schildert, war ich nie dabei. Ich war damals der Lagerführer im Zigeunerlager und auch der Schutzhaftlager und unterstand den Aumeier. In Birkenau, B2D und im alten Birkenauer Lager, Männerlager zuerst, da war Unterstumpf hier Schwarzhuber als Schutzhaftlager eingesetzt und nicht Hofmann, wie der Zeuge schildert. Im Frauenlager habe ich nie etwas Dienstliches zu tun gehabt, da war Unterstummführer Hössler. Und ich war nur im Zigeunerlager tätig, und zwar vom, wie es bekannt ist, von Anfang März 1943 bis September 1943. Und dann kam ich nach Auschwitz I und weiter hatte ich genau in Birkenau nichts zu tun. Und diese Angaben des Zeugen über meine Person entsprechen nicht der Wahrheit. Ich habe hierzu weiter nichts zu sagen, Herr Vorsitzender. Dann nehmen Sie wieder Platz. Darf ich dazu noch was sagen? Bitte schön. Untersturmführer Schwarzhuber war zu der Zeit nicht, da musste, hat er Urlaub oder weiß ich was, jedenfalls zu der Zeit war er nicht im Lager. Mhm. Und Sie kann sagen, durchaus sein, dass da vielleicht eine Vertretung, Vertretung stattgefunden hat. Also Sie wollen auf jeden Fall sagen, Sie haben den Angeklagten Hofmann dort erlebt, jawohl, und gesehen, und jawohl, Sie haben selbst an dieser Selektion, jawohl, teilgenommen. Ja. Ja, bitteschön. Wenn der Zeuge angibt, dass Schwarzschufer damals in Urlaub war und ich vertretungsweise auch, das stimmt nicht. Er nimmt das ich habe an. Während der Zeit Schwarzschufer, solange ich in Zigeunerlager war, nie vertreten. Auch diese Angaben entsprechen nicht der Wahrheit. Ja. Und übrigens war Urlaubssperre. Ja, also wissen Sie doch, worum es sich hier dreht anscheinend, wenn Sie wissen, dass da Urlaubssperre war. Der Urlaubssperre ist bekannt, Herr Vorsitzender. Wann war Urlaubssperre? Es war allgemein bekannt, 43, 44, nicht nur in Auschwitz, überall. War überall Urlaubssperre. Naja, ja, ob da wirklich niemand in Urlaub gefahren ist. Und wenn er nicht in Urlaub war, aber vertreten, habe ich nie in Schwarzburg. Sie haben nicht vertreten. Ja. Dann nehmen Sie Platz. Ich bitte die beiden Zeugen...